Lektion 8, Übung K. Beispiel. Den Termin einhalten? Das geht nicht. Doch, wir müssen den Termin einhalten. Doch, wir müssen den Termin einhalten. Doch, wir müssen den Termin einhalten. Bitte beginnen Sie. Den Termin einhalten? Das geht nicht. Doch, wir müssen den Termin einhalten. Den Besuch absagen? Das geht nicht. Doch, wir müssen den Besuch absagen. Den Auftrag delegieren? Das geht nicht. Doch, wir müssen den Auftrag delegieren. Den Zug nehmen? Das geht nicht. Doch, wir müssen den Zug nehmen. Das Gerät heute liefern? Das geht nicht. Doch, wir müssen das Gerät heute liefern. Per E-Mail bestellen? Das geht nicht. Doch, wir müssen per E-Mail bestellen. Nach Brüssel fahren? Das geht nicht. Doch, wir müssen nach Brüssel fahren. Die Lieferung verschieben? Das geht nicht. Doch, wir müssen die Lieferung verschieben. Danke.